2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Fabian. Herzlich willkommen bei der Kommunistenkneipe. Heute mit dem Politikwissenschaftler und Agnoli-Experten Michael Hevener. Hallo Michael. Hallo Fabian, schön hier zu sein. Michael Hevener ist 1978 geboren, wie gerade schon gesagt Politikwissenschaftler und hat 2 Schriften über Agnoli herausgegeben. Er hat an der Neuauflage von Agnolis Der Staat des Kapitals mitgewirkt und 2025 im Dietz Verlag die biografische Miniatur Johannes Agnoli oder Subversion als Wissenschaft veröffentlicht, die uns der Dietz Verlag freundlicherweise für heute zur Verfügung gestellt hat. Michael konnte selbst leider nicht mehr bei Agnoli studieren, aber, so hat er mir gerade im Vorgespräch berichtet, konnte ihn selbst nochmal auf einer seiner letzten Veranstaltungen 2001 in Berlin erleben. Wir starten direkt rein, Michael. Johannes Agnoli, den man heute vor allem als marxistischen Theoretiker zu Staat und Demokratie kennt, der hat nicht als Linker begonnen, sondern hat seine Politisierung im faschistischen Italien als Faschist begonnen, der einen besonderen Hang zu Deutschland hatte. Welche biografischen Stationen führten ihn dann vom italienischen Faschismus mit leichten Hang zum Nationalsozialismus dann doch noch hin zum Marxismus? Und wie hat das seine spätere Theoriearbeit geprägt? Genau, das ist natürlich erstmal sehr erklärungsbedürftig. Die meisten seiner späteren 68er Genossen haben ja einen Weg andersrum eingeschlagen dann. Agnoli ist geboren 1925 in einem kleinen Bergdorf in den Dolomiten, Valle di Cadore. 25 ist in Italien der Faschismus schon gut an der Macht. Mussolini regiert seit 22 und übernimmt immer mehr das Land. Der Faschismus wird immer präsenter. So, das heißt, man muss sich das vorstellen, die Leute sind, oder auch eben Agnoli ist in den Faschismus reingeboren worden, kommt dann in die faschistische Jugendorganisation, Balila heißt die, die später sich umnennt zur GIL. Und das muss man sich ein bisschen vorstellen, wie so eine Mischung aus Pfadfindertum einerseits, so Geländespiele, Körperertüchtigung und gleichzeitig solider ideologischer Indoktrinierung. Und das ist auch das Vorbild für die Hitlerjugend gewesen letztlich. Und Agnoli kommt herein und ist da begeistert von. Einerseits, weil er diese körperlichen Sachen mag. Er, wie gesagt, wohnt ja mitten in den Dolomiten, ist begeisterter Bergsteiger, ne, mag diese Geländespiele und dieses ganze Zeug. Aber ist auch für die faschistische Ideologie offen. Er wird Provinzialführer dann. Gleichzeitig ist vielleicht noch ein bisschen zu erklären, ist es biografisch so, dass er eigentlich aus einer recht wohlhabenden Familie kommt, die einiges an Landbesitz, Wälder und so, auf mehrere Häuser in dem Ort, weil er die Cadore hatte, also für so einen kleinen Bauernort halt schon recht wohlhabend war, wächst mit so einem Kindermädchen auf, hat nur 5 Geschwister und so, aber Mutter ist Lehrerin, der Vater ist Ingenieur, aber es gibt einfach schon Reichtum quasi in der Familie oder Wohlstand, sagen wir so. Und das geht in der Weltwirtschaftskrise halt alles drauf, gibt so eine geplatzte Bürgschaft und die nicht abgesichert werden kann dann mit jetzt wertlosen Aktien und dann müssen sie alles verkaufen, Schulden bleiben zurück. Also diese Erfahrung in der Familie ist quasi da. Das vielleicht noch als Hintergrund, um das kurz zu machen. Und genau, und Agnoli ist dann erstmal so ein Jungfaschist und wir haben jetzt ein bisschen das Glück, dass er schon als Jugendlicher halt schreibt, hat in Schülerzeitungen. Und das ist einfach sehr spannend anzugucken, weil man quasi so in diese Gedankenwelt dieses Jungfaschisten reinkommt und sehen kann, was es ist, das ihn da umtreibt. Und heute würde man sagen, das ist so ein ganz klassisch eine verkürzte Kapitalismuskritik, die er da hat. Also er schreibt einen Artikel 1941 als 15-Jähriger dann, schreibt einen Artikel, wo er den Ersten Weltkrieg analysiert und guckt, was da passiert und sagt halt, naja, das ist ein Krieg zwischen den Ländern des Goldes, ne, Großbritannien und so weiter, und den Ländern der Arbeit. Deutschland, Italien, Stahlpakt, fällt da quasi genau auf diese verkürzte Kapitalismuskritik rein, in dem Kapitalismus in 2 Sphären, raffendes und schaffendes Kapital, so ein bisschen getrennt wird. Das eine ist gut, ehrlich und das andere ist verlogen, böse, krisenhaft, hinterhältig und macht alles kaputt. Wir wissen als ordentliche Kapitalisten, Kapitalismuskritiker, natürlich, dass es Quatsch ist. Kapitalismus ist immer beides. Das sind 2 Dinge, die man nicht auseinanderreißen kann. Aber das ist eine sehr, sehr stark ideologische Form, die ja heute auch immer noch unentwegt anzutreffen ist. Das ist der eine Kapitalismus, als der Gute gilt und der andere als der Böse. Und Anjoli fällt da komplett drauf rein. Dann kommt es dazu noch in dieser Sache, dass, und das ist, glaube ich, wichtig, dass auch, weil da Fehlschlüsse drin sind, die heute noch die ganze Zeit gemacht werden, Anjoli orientiert sich an so einem italienischen Theoretiker damals, einem faschistischen Theoretiker, Ugo Spirito heißt er. Und das ist so ein kooperatistischer Theoretiker. Also da geht es schon drum, irgendwie den Kapitalismus auf eine Art aufzulösen, den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit irgendwie zu versöhnen, aber halt im nationalen Rahmen, ne, als nationales Projekt. Und auch das sehen wir heute ja immer wieder. Und das ist aber auch Teil dieses Ideologieproblems. Das heißt aber, was daran erstmal relevant ist, ist, dass der Impact von Anjoli quasi da reinzukommen zum Teil durchaus ein linker ist. Also er will da schon den Kapitalismus halt, sieht er schon als Problem, auch damals schon, ne, will das auch weghaben, biegt dann halt falsch ab an dieser Stelle und landet halt im Faschismus. Und da kommen wir später nochmal drauf zurück, weil das ist, finde ich, ganz, ganz entscheidend. Das ist erstmal der Faschismus, aber bei Anjoli kommt halt noch mehr dazu, und zwar ist es diese deutschen Begeisterung. Und die kommt daher, dass Anjoli einerseits so einen Fehlschluss macht. Er hat ganz viele deutsche Philosophen und Literaten, Schriftsteller gelesen auf Italienisch. Ist in Deutsch noch sehr schlecht in der Schule damals, sein einziges Problemfach immer. Und identifiziert das aber so ein bisschen mit dem Nationalsozialismus. Denkt, okay, das muss der Nationalsozialismus sein. Das ist Deutschland, das ist groß. Das ist die eine Sache, warum er so eine deutsche Begeisterung hat. Die andere ist, dass man wissen muss, italienischer Nationalismus ist gar nicht so eine wahnsinnig starke Ideologie. Und dann vor allen Dingen, ich würde sagen, er ist so ein Erfolgsfan. So ein Stück weit, weil die italienische Armee verliert ja doch meist oder sehr viele wichtige Kämpfe. Ist sehr, sehr schwierig, sich damit zu identifizieren, wenn man jetzt so jung ist und gewinnen will und auf der Gewinnerseite stehen möchte. Und deswegen hat er so eine deutsche Begeisterung. Und da deswegen, 43 macht er so ein Abitur, wird dann von der italienischen Musterung erstmal zurückgestellt und meldet sich dann vermutlich über die Waffen-SS zur deutschen Wehrmacht, kommt zu den Gebirgsjägern. Dazu vielleicht ganz kurz, ganz kleiner Exkurs an der Stelle, was da in Italien los ist, mache ich wirklich kurz. 43, weil sonst versteht man nicht, wie ein Ausländer zu den Gebirgsjägern kommt. 43 landen die Alliierten in Sizilien. Italien sieht, okay, eigentlich haben wir verloren, setzt Mussolini ab. Also der große faschistische Rat setzt sich von Mussolini ab und versucht quasi zu retten, was zu retten ist. Schließen so einen Separatfrieden. Ja, wollen halt irgendwie noch irgendwas retten. Darauf reagiert Nazi-Deutschland damit, dass sie Großteil von Italien besetzen, die italienische Armee, wenn sie es können, entwaffnen, auf Massaker dabei verüben, Mussolini wieder befreien durch so eine Fallschirmjägereinheit und dann im Norden von Italien die Republik von Salò, die italienische Sozialrepublik, gründen mit Mussolini als Marionettenführer so ein bisschen. Und gleichzeitig passiert da Folgendes. Italien ist sehr spät in den Ersten Weltkrieg eingetreten gegen Österreich, hat da eigentlich auch eher verloren, war dann aber am Ende auf der Seite der Siegermächte und hat einige Gebietsgewinne gemacht im Norditalien, Südtirol und so weiter, Venetien auch zum Teil. Und jetzt gibt es so österreichische Gauleiter, die sind so ein bisschen revanchistisch drauf, die wollen das wieder zurückhaben, also jetzt in Deutschland. Und deswegen gründen sie so Operationszonen, heißt es dann, Operationszone Alpenvorland und Operationszone Adriatisches Küstenland. Das heißt so, obwohl formal immer noch in der Republik von Salò, bauen die da eine deutsche Zivilverwaltung auf und versuchen Teile von Norditalien quasi wieder ins deutsche Reich einzugliedern. Und da wohnt eben halt auch Anjoli. Also auch Belluno Valedicador ist halt in diesem Gebiet und deswegen hat er diese Option. Die Waffen-SS versucht dort, oder baut dann dort eine italienische Waffen-SS-Division auf. Er meldet sich vermutlich dort, das ist nicht belegt, das schreibt seine Frau, ich habe gedacht, dazu gibt es keine Unterlagen, kommt dann aber zu den Gebirgsjägern. Es ist aber nicht ganz unglaubwürdig, weil er war halt ein sehr erfahrener Bergsteiger und ein guter Skifahrer. Ne? Und das war dann relativ klar. Und er wird dann eingesetzt in der Partisanenverfolgung in Triest und Umgebung, was schon eine finstere Zeit war damals auch. Da war die im Konzentrationslager aufgebaut, in der Reisfabrik in Triest. Und da kamen die ganzen Schlechter von der Aktion Reinhardt, die vorher die industrielle Judenvernichtung in Polen organisiert haben, sind, als es im Osten dann nicht mehr weiterging, quasi dann danach Norditalien gekommen und haben da weitergemacht. Angeli selbst, nochmal vor allem jetzt mal so, sagt jetzt selber, keine Kriegsverbrechen mitgekriegt, weiß natürlich, dass es die gibt. Er war angeblich Kompaniemelder. Der viel mehr hat er dazu nie gesagt. So, vielleicht erstmal soweit. Ja, genau. Dann springen wir mal zum Kriegsende. Ja. Dann zieht Agnoli ja nach Deutschland, sucht sich da erstmal ein paar Jobs und kommt irgendwie ins Universitäre, in den universitären Bereich. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen und dann auch zu seiner Entwicklung, weil er dann ja die ersten Texte auch schreibt, mit denen er sich kritisch auseinandersetzt mit dem Faschismus, wie der funktioniert hat, auch sozusagen zur Selbstkritik kommt, wie es bei ihm funktioniert hat und wie er dann sozusagen seine Wende findet hin zum Marxismus und vor allen Dingen auch zu einer Kritik des Korporatismus als einer faschistischen Ideologie, aber einer Herrschaftsform, die ja auch bis heute hinein in die Bundesrepublik Deutschland durchaus funktional ist. Stichwort Sozialpartnerschaft. Auf jeden Fall. Genau, Angoli ist dann, genau, wird von den Briten gefangen genommen, ist dann 3 Jahre in Kriegsgefangenschaft in Ägypten, baut dort Straßen, wird dann dort auch zur Re-Education da herangezogen. Also die sehen, das ist ein gelehrter Mann, drücken ihm ein Philosophiebuch in die Hand und sagen, mach mal Re-Education. Das ist zu dem Zeitpunkt relativer Unsinn, weil er ist definitiv nicht geläutert zu dem Zeitpunkt. Er schreibt da immer noch so Gedichte, wo er sich wünscht, dass der deutsche Wind wieder weht und Untadeligkeit des deutschen Soldaten beschreibt und so weiter. Sagt jetzt aber mehr über die Re-Education-Programme aus als über Angeli selbst oder wie er zum Linken wird. Genau, dann kommt er nach Deutschland, arbeitet erst beim Sägewerk in Baden-Württemberg in Urach und fängt dann in Tübingen an zu studieren. Auch dort ist er am Anfang kein Linker. Er kann relativ schnell promovieren dort, weil während seiner Kriegsgefangenschaft seine Schwester ihn gleichzeitig in Padua eingeschrieben hat und er sich das anrechnen lassen konnte. Kommt dann relativ schnell zu so einer Promotion, die auch definitiv kein linkes Werk ist. Auf jeden Fall eher noch autoritäre so Staatszüge zieht. Jetzt kein faschistisches Werk, würde ich sagen. Aber ist, promoviert über einen italienischen Philosophen, Giambattista Vico heißt der. Ist aber ansonsten nicht weiter relevant. Und kommt dann eben in so Kreise, SPD-nahe Kreise, Studierendenkreise. Mit zum Beispiel Iring Fetscher, der ist da drin, der später Professor in Frankfurt werden sollte, aber auch so, linke SPDler aus Tübingen. Und gleichzeitig, das ist dann ganz relevant, fängt er an, Marx zu lesen, tatsächlich ganz so Theoriearbeit. Der geht damals zwar noch nicht verbotenen KPD in Tübingen, leiht sich dort die Bände aus, oder die verschenken sie, glaube ich, auch, zumindest die einfachen Marx-Bände, und fängt an zu lesen, macht dann wirklich so Theoriearbeit quasi selbst und kommt dann, glaube ich, ein bisschen auf seine Fehler, also die da drin waren. Das klingt so, fast so schön, um wahr zu sein, aber es ist eigentlich auch ein sehr cooles Beispiel dafür, dass das Theoriearbeit schon auch sehr, sehr starke Aufklärungseffekte haben kann, ebenfalls. Und genau, in der Universitätskarriere mache ich dann ganz, ganz schnell. Er promoviert dann, ist dann unbezahlter Assistent bei Eschenburg in Tübingen. So ein wichtiger Politikwissenschaftler, Mitgründer der Politikwissenschaft in Deutschland, von dem später auch rauskam, dass er auch an Arisierungen gewesen sein soll. Aber, und Anjuli kommt dann nach Köln zu so einem katholischen Politologen, das ist wirklich sehr, sehr skurril. Es gab damals einfach sehr wenig Politologen in Deutschland, das muss man wissen. Es war so ein bisschen, nicht wie später, aber damals war so, kennt jemand zufällig einen Politologen, ich habe eine Stelle frei, da könnte jemand sein. Und dann fängt der damals schon recht offene Marxist Anjuli dann an, dort bei diesem katholischen Prof zu arbeiten. Anjuli gibt vorher nämlich schon an der Uni Stuttgart, an der TU Stuttgart, Seminare über Marxismus und Revolution. 57 ist das dann schon. Und seine erste antifaschistische öffentliche Äußerung ist ein Leserbrief von 56. Da wendet er sich gegen einen Artikel aus den Klüterblättern. Das war so ein deutschnational-revanchistisches Blatt, wo jemand geschrieben hat, dass Hitler das deutsche Volk ja verführt hätte wie Faust Gretchen. Und da wendet sich Angoli auch dagegen und sagt, das ist nun Quatsch erstens. Und zweitens ist diese ganze Heranziehung der deutschen Literaturgeschichte und Philosophiegeschichte jetzt irgendwie für den Nationalsozialismus oder in diesem Zusammenhang halt Unsinn und wendet sich damit auch gegen diese Sache, auf die er reingefallen ist damals. Und das ist so ein bisschen paradigmatisch dafür, wie er immer oder wie er dann umgeht mit seiner faschistischen Vergangenheit. Er arbeitet nie wirklich biografisch auf, sondern arbeitet halt theoretisch da, also gegen die Ideologieelemente, auf die er damals reingefallen ist und äußert sich dagegen und bekämpft die auch. Genau. Vielleicht so. Ja, das Politikwissenschaft ist ja kein klassisch europäisches und erst recht nicht deutsches Fach. Ich bin ja selber auch Politikwissenschaftler. Mhm. Das ist ja auch etwas, was durchaus Teil der Re-Education war und eigentlich auch so ein bisschen gedacht war, die ganzen Juristen im Staatsdienst zu ersetzen durch halt so demokratieausgebildete Politikwissenschaftler eben. Und das Re-Education-Programm hast du ja gerade schon genannt und ja, es ist ja auch teilweise recht symbolisch gewesen. Ne? Also wer sich sozusagen schnell genug bekannt hat und die richtigen Kontakte hatte, konnte dann auch schnell einen sogenannten Persilschein bekommen und war dann eben nur Mitläufer oder sowas in die Richtung. Du schreibst, dass der politikwissenschaftliche Neuanfang nach 45 sehr, sehr stark im Zeichen dieser Re-Education stand und eben nicht im Zeichen der Gesellschaftskritik, geschweige denn dem Marxismus. In welchem politisch-theoretischen Umfeld hat sich Agnoli denn nach seiner Wende nach links bewegt? Du hast jetzt so ein bisschen gesagt, okay, er hatte Kontakte in die Sozialdemokratie hinein und er hat sich auch bei der KPD Marx-Lektürewerke besorgt. Aber ja, also welche Schule sozusagen, könnte man sagen, war er da? Wie hat sich das entwickelt von einem also Faschisten hin zu einem ausgesprochenen Marxisten? Da muss es ja auch noch was anderes gegeben haben als einfach nur die erhellende Marx-Lektüre. Ja, natürlich. Also da gab, also ja, machen wir verschiedene Sachen. Agnoli tritt 57 in die SPD ein, noch in Tübingen, aus dieser Tübinger Connections. 57 ist das Jahr, wo die CDU die absolute Mehrheit bei der Bundestagswahl holt, ne, dass man so eine Idee hat. Die BRD ist schwarz bis zum geht nicht mehr. Adenauer quasi auf seinem Höhepunkt. Und dann kommt 59 halt der Godesberger Parteitag der SPD, wo die SPD sagt, mit Sozialismus wollen wir nichts mehr zu tun haben. Jetzt machen wir hier, bekennen uns zur Marktwirtschaft und so weiter. Und im Lauf, oder in der Folge dessen wird dann der SDS ausgeschlossen, die Jugendorganisation der SPD damals, weil die einfach zu links war, weil sie nämlich nicht einverstanden waren. Nicht nur in der Frage, auch Wiederbewaffnung und andere Fragen spielen eine Rolle, aber auch natürlich die Frage der Wirtschaftsorganisation. Und Agnoli ist nicht im SDS, dazu ist er zu alt, aber er ist in einer Organisation, die nennt sich Förderergesellschaft. Das sind einfach ältere Genossen, linke Professoren, aber nicht nur, einfach linke SPDler, die sagen, das ist, finden wir nicht gut mit dem SDS, wir versuchen Spenden zu organisieren und den weiter zu unterstützen. Und die werden dann einfach auch ausgeschlossen aus der SPD. Das heißt, Agnoli fliegt aus der SPD dann raus, 61, als Mitglied des Förderervereins. Und dort macht er so wichtige Bekanntschaften, also der wichtigste da in diesem Förderverein oder der größte Name ist wahrscheinlich Wolfgang Abendroth, der wichtigste offene Marxist zu der Zeit in der BRD. Props gehen raus. Props gehen raus, ich bin Anhänger der Marburger Schule, deswegen. Ach so, na dann. Genau. Ja, Professor in Marburg, wichtiger Jurist und ja, großer Theoretiker auch, damals schon, der auch so ist ja jetzt gerade wieder sehr aktuell, damals der für gestritten hat, dass man auf Basis des Grundgesetzes Vergesellschaftung durchführen kann, zum Beispiel. Das ist diese wichtige Debatte damals mit Forsthoff. Und genau, und andere Leute lernt er da auch kennen und bekommt dann, als er dann in Köln rausfliegt bei seinem katholischen Prof, über diese Connections eben den Job in Berlin und ist dann am OSI Berlin. Und da waren wir eben jetzt schon bei dieser Re-Education oder halt nicht. Das Zitat, was ich da im Buch habe, ist ja von Franz Neumann. Neumann ist ja am Rande der Frankfurter Schule, aber auch ein wichtiger Faschismustheoretiker gewesen und vor allen Dingen jemand, der eben wichtige Connections in die USA hatte, also und viel Geld organisiert hat mit diesen ganzen Stiftungen für den Neuaufbau, gerade auch die Gründung der Freien Universität und so. Und eigentlich aber schon ein stabiler Marxist, kann man sagen, auf eine Art. Und der dann leider 53 beim Autounfall Anfang der 50er, ich habe das Jahr gerade genau vergessen. Nicht, dass ich was Falsches erzähle. Beim Autounfall verstirbt und leider das nicht mehr so weiter bestimmen kann. Und dann ist es halt viel oder der wichtigste Mann, kann man schon so sagen, in der Politikwissenschaft im Autosur-Institut ist dann Ernst Fraenkel. Ernst Fraenkel ist auch ein remigrierter Jude, der sich aber ehemaliger Arbeitsjurist und auch schon ein Linker in der Weimarer Republik, auch ein deutlich Linker, der sich dann aber schon genau diesem Programm, dieser Re-Education, sehr verschreibt. Sagt, wir brauchen jetzt hier einfach so eine stabile westliche Demokratie nach amerikanischem Vorbild. Und ja, das war ja damals auch recht verbreitet, ne? Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel an die Frankfurter Schule denke, Adorno, Horkheimer, die ja genau diesen Schwenk auch gemacht haben. Also genau, die machen diesen Schwenk auf. Der ist bei denen natürlich, also bei allen, ne, bei den ganzen, natürlich sehr biografisch begründet, noch ein bisschen nachvollziehbar. Die hatten einfach, wollten halt alles tun, damit da kein Faschismus mehr kommt, ne? Und kann man erstmal theoretisch so versuchen. Man verliert halt ein bisschen. Kann man das, sagen. Wie bitte? Hat nicht so gut geklappt, könnte man sagen. Nee, genau. Man fiel ja auch hinter Erkenntnisse zurück, die man vorher schon hatte, ne? Horkheimer, wer nicht über Kapitalismus reden soll, soll von Faschismus schweigen und so weiter, ne? Da fällt man dann ein Stück weit hinter zurück an der Stelle. Auch mit Frenkel. Und genau, bei dem Frenkel kommt er mit der Pluralismus-Theorie, was ja letztlich immer noch so ein bisschen die wichtigste politikwissenschaftliche Theorie ist, kann man so sagen. Die macht Folgendes. Die sagt einfach, gut, wir haben jetzt diesen Staat, es gibt keinen allgemeinen Willen im Vorhinein, es gibt unterschiedliche Interessen in diesem Staat, die werden organisiert durch die Verbände und Gruppen und Parteien. Und die treten alle jetzt hier in so einem, haben sich auf Regeln geeinigt und die treten jetzt in so einem Wettkampf gegeneinander an. Und dann, genau, gucken wir halt, wer gewinnt und wer halt dann sich durchsetzt, das ist jetzt halt dann das Interesse. Hm? So ist das ist der demokratische Prozess, ne? Das ist diese Theorie. Das ist so ziemlich das, was man dann im Abitur irgendwie im Gesellschaftskunde, politische Bildung oder wie immer das jetzt auch gerade heißt, halt lernt. So ein bisschen die Basisideologie der bürgerlichen Demokratie in Deutschland. Genau. Ihr habt natürlich, und das muss man jetzt auch sagen, wogegen argumentieren die eigentlich? Also im Sinne dieser Re-Education, also was ist der Gegner? Und das ist halt schon wichtig, weil der Gegner ist halt die deutsche Staatsrechtslehre mit dem Hauptprotagonisten Karl Schmidt, aber auch viele von den anderen Juristen, die danach ja auch noch da waren. Karl Schmidt ist so einer der wichtigsten Nazi-Ideologen, der jetzt nie so ganz groß geworden ist, aber so der wichtigste Nazi-Jurist, man auch irgendwann abgesägt hat, weil er zu viele eigene Ideen hat, in diesen Machtkampf immer nicht gewonnen, quasi im nationalsozialistischen Apparat, war aber definitiv ein NS-Ideologe, kann man sagen. Und der wird auch nach dem Krieg nicht mehr wieder besetzt. Ist aber auch der Einzige, der geopfert wird. Seine ganzen Schüler kriegen alle wieder Juraprofessuren all over the place. Und dessen Idee ist eben genau eine antipluralistische, für den ist dieser ganze Pluralismus, das alles so gezänkt und der will das weghaben. Der will eine Homogenität zwischen Staatsführung und Volkswille und die dann im Nationalsozialismus dann als so einen völkischen Einschlag bekommt, diese Homogenität, ne, dass die alle dasselbe wollen. Und gegen die argumentiert Frenkel. Ja, auch zu Recht. Sagt, die wollen nicht alle dasselbe. Leute wollen was Unterschiedliches und das muss man aushalten. So. Und jetzt kommt halt, ja, gehe ich einmal weiter, oder? Dann fangen wir mit der Transformation. Ja, gehen wir einfach gleich rein, oder? Oder willst du noch eine Frage stellen vor? Ja, ich würde gern noch über den Faschismus-Theorie von Angoli sprechen. Und zwar erklärt Angoli ja den Faschismus als Reaktion auf den, Zitat, Widerspruch zwischen Integrationskosten und Akkumulationszwang. Mhm. Also mit Integrationskosten ist sozusagen die Integrationskosten der Arbeiterinnenklasse in den Staat und Akkumulationszwang gemeint. Also eine starke Arbeiterinnenbewegung in der Weimarer Republik, die sozusagen auch dem Kapital gefährlich werden könnte zumindest und durchaus ja auch erstens regulatorische Eingriffe vorgenommen hat durch die Sozialdemokratie und zweitens drohte revolutionär die bürgerliche Herrschaft zu kippen, KPD. Und Reaktion darauf des Kapitals, okay, dann unterstützen wir jetzt sozusagen die Faschisten, weil der Spaß wird uns zu teuer. Wie genau entwickelt er diese These und wo unterscheidet sich seine Faschismusanalyse von anderen marxistischen Ansätzen dieser Zeit? Genau, also das ist die Idee. Die ist, muss man sagen, das ist jetzt nicht originell von Angoli, ne? So eine Idee haben viele andere Leute auch gehabt. Karlheimer zum Beispiel oder Bauer oder sowas, ja. Genau, also genau. Es gibt andere Leute, das muss man einfach nur sagen. Angoli schreibt gescheites Zeug zum Faschismus, finde ich. Kann man lesen, aber es ist jetzt nicht sein stärkster Punkt oder es ist vor allen Dingen nicht das, wo er Dinge schreibt, die sonst noch nie jemand gesagt hatte. Nichtsdestotrotz ist das wichtig, weil das für ihn bedeutet, dass diese Gefahr immer wieder im Raum steht. Also immer sobald das Kapital kann das immer wieder drehen. Wo er sich auf der anderen unterscheidet, ist natürlich eine große Frage. Es gab damals ja sehr, sehr viele linke Faschismus-Theorien, ne? Also ich meine, die Frankfurter Schule, die mit dem autoritären Charakter die Sache macht. Ernst Frenkel schreibt da seinen Doppelstaat, wo er versucht, den Faschismus zu erklären. Wichtiger finde ich noch Neumann mit seinem Behemoth. Und genau, die ganz klassische linke Faschismus-Theorien aus den 30ern, Dimitrov mit der Faschismus als terroristische Diktatur, der meisten reaktionären, bla bla, Teile des Finanzkapitals. Anjoli macht, glaube ich, ein paar Sachen. Also erstens geht er ganz stark auf diesen Kooperatismus, und diese Idee mit dem Kooperatismus ist ja eben auch, dass es einfach eine Versöhnung zwischen Kapital und Arbeit gibt, aber eben auch, dass der Faschismus den im Proletariat auch, also ne, ist nicht nur jetzt hier Kleinbürgertum, sondern auch dem Proletariat irgendwie eine Antwort auf diesen Klassenwiderspruch irgendwie anbietet, die es irgendwie gut machen soll, die das irgendwie lösen soll, die missliche Lage, in der die Arbeiter und Arbeiterinnen sind, klären soll, das natürlich nicht tut. Im Zweifel ist er auf der Seite des Kapitals. Aber es ist erstmal so eine Scheinalternative. Und das schreibt auch Gramsci schon, ne? Also, dass der Faschismus irgendwie links irgendwie diese Sachen hat. Benjamin schreibt das auch, ne? Dass die versuchen, das alles auch kulturellen, irgendwie diese linken Wünsche und Sehnsüchte halt aufzunehmen und dann halt in diesem kooperatistischen, ja, Reichsarbeitsfront und so weiter halt zu vereinen und da zu enden. Und das ist, glaube ich, das, wo Anjoli am stärksten ist, weil er halt da halt drauf springt und eben, ja, lästig und immer wieder dabei bleibt, quasi diese Tendenzen eben auch in der BRD aufzuzeigen. Also wo quasi diese kooperatistischen Sachen eben weiterhin passieren und eben als Teilideologie des Faschismus halt quasi es rübergemacht haben in die BRD. Ja. Ist ja auch ganz spannend, weil eigentlich ist es diese kooperatistische Idee ja durchaus eine ältere, konservativere, also basiert auf so älteren konservativen Ideen, also zum Beispiel Otto von Bismarck und seiner Idee von Armee der Arbeit und so. Dann ist ja eigentlich das sozusagen Konservativismus auf Speed gewesen im Nationalsozialismus und im italienischen Faschismus. Man hat sozusagen das dann in der BRD und wieder so ein bisschen runtergekocht auf, ja, ein eher klassisch konservatives Maß sozusagen. Aber es zeigt halt gut die Konstanz dieser Ideologie auf, ne? Also das ist sozusagen jetzt nicht genau, dass die Idee halt fortlebt bis heute. Genau. Das ist einer, was Anjoli im Faschismus immer hat, und das andere ist immer noch, ist diese Idee mit dem Extremismus der Mitte, die bei Anjoli auch mal eine Rolle spielt. Das ist Lipset, der sagt, es ist eine komplexe Sache, aber Lipset sagt im Prinzip, die Eliten sind halt meistens rechts, na gut, weil es halt Elitendenken sind. Arbeiter sind meistens links, muss man heutzutage gut überprüfen. Ich würde sagen, heutzutage ist eben eigentlich genau das Problem, dass viele von den Arbeitern auf die Dinge reinfallen, die wir gerade jetzt besprochen hatten, quasi, dass der Faschismus scheinlinke Alternativen bietet. Und genau, und die Mitte, quasi dieses Kleinbürgertum, die Leute, die Angst haben, das sind die zum Faschismus neigen. Und das ist ja dann auch, Trotzki macht das ja auch, also Faschismus als Bewegung des Kleinbürgertums. Gramsci sagt das auch, also das gibt's schon auch, aber wie gesagt, aber Anjoli, gerade aus seiner eigenen Erfahrung, glaube ich, kann schon anerkennen, also dass der Faschismus nicht nur das Kleinbürgertum ist, sondern auch die Arbeiter, die halt auf die Scheinalternative ein bisschen reinfallen oder diese Angebote halt annehmen. Vielleicht bleiben wir beim Thema Reinfallen. Ja. Und sprechen mal über das Thema Verstaatlichung von Parteien und Gewerkschaften. Denn schon in den frühen Schriften war für Agnoli die Mitarbeit im Parlamentarismus und selbst das Nein-Sagen im Parlament eine Form der Anerkennung von Herrschaft. In dem Text Journalismus in der APO, also außerparlamentarischen Opposition, spricht er in Bezug auf die SPD vom parlamentarischen Nein als konstitutionelles Ja. Deswegen, so Agnoli, braucht es die außerparlamentarische Opposition, die natürlich nur eine linke Opposition sein kann. Wie begründet Agnoli diese These? Und das ist, glaube ich, auch die spannendste Frage, wie aktuell ist sie? Genau, also da geht's ja, das ist ein Text, der wird geschrieben als im Republikanischen Club, in diesem Organisationszusammenhang damals, als der stark unter Beschuss steht, die APO, weil sie so eine, nach der Schlacht im Tegeler Weg, Das ist eine Demonstration, wo die Studierenden das erste Mal so richtig Steine geworfen haben und die Polizisten ein bisschen gelaufen sind. Da ging es darum, Horst Mahler, der damals noch ein Linker war, seine Anwaltszulassung zu entziehen. Und zwar so eine Straßenschlacht, ganz klassisch, wie man die in Berlin später häufiger gesehen hat. Und dann, genau, wird natürlich ganz viel hinterfragt. Aber das ist dieses konstitutionelle Ja im parlamentarischen Nein der SPD. Das ist ja eher in dem Sinne, schreibt Anjulia, ja, die SPD nach Godesberg, der glaubt man halt eigentlich nicht, ne, dass sie irgendwie staatstragend sind. Die stehen immer noch unter so einem zum Verdacht. Und eigentlich haben die ja schon sich in Godesberg quasi zu den ganzen Spielregeln bekannt, Marktwirtschaft und so weiter. Und jetzt müssen sie es halt beweisen in der Großen Koalition, dass sie halt wirklich eine brave Partei sind und nicht irgendwie was Umstürzlerisches im Sinn haben. Und genau, sagt eigentlich haben die schon aufgegeben, ne? Und genau, das ist dieses Problem. Natürlich muss man vor dieser These, dass jede Partei immer das konstitutionelle Ja sagen müsse, die kann man bei Anjuli so nicht finden. Da geht's, das ist schon eine spezifische Zeitanalyse des Parlaments zu der Zeit. Ne? Wir haben drei Parteien im Bundestag damals, ne? Wir haben eine große Koalition, die an der Macht ist zwischen SPD und CDU und eine Opposition, die die FDP ist, ne? Auf Landesebene gibt's dann noch die NPD. Die 68, vergisst man auch oft, ja sehr stark ist und Baden-Württemberg und anderen Landesparlament mit 10% oder so eingezogen ist, ne, zum Beispiel. Aber das ist schon so eine Zeitanalyse. Anjuli gibt an anderen Stellen durchaus, kann er sagen, ja, es kann schon fundamentale Opposition zum Beispiel im Parlament geben. Es gibt Parteien in Italien, die da ins Parlament gehen, diese klassischen Sachen machen, das Parlament als Bühne benutzen und so weiter. Kommen wir vielleicht auch nochmal gleich dazu, ob das noch möglich ist heute. Ist das gar nicht so leicht, ne? Also man ist ständig in Versuchen, selbst wenn man das vorhätte oder gerade im antifaschistischen Abwehrkampf dabei. Wie relevant ist das heutzutage noch? Und vielleicht noch, warum die APO links sein muss. Also Anjuli ist halt, also links sein bedeutet für APO, für Anjuli die Wirtschaftsordnung in Frage stellen. Ne? Das ist das, worum es in dem Moment geht. Geht jetzt nicht um die ganzen Bürgerrechte, die irgendwie erkämpft wurden von irgendwie diversen Bewegungen und so weiter, Bürgerinnenrechte. Und Anjuli sagt, das sind halt die einzigen, die das machen. Es gibt natürlich auch die ganzen Rechte, außerparlamentarische Bewegungen, gibt es da damals auch schon, oder also Kritik von rechts, wie es hier heute auch gibt, gut, auch ins Parlament, sind aber im Prinzip ja auch eher dazu dann angehalten, das kaputt zu machen. Aber das ist ja das, ja, die stellen die Wirtschaftsordnung ja nicht in Frage. Das ist ja das, was ja das, für Anjuli ist die AfD ja eine Systempartei at its best, ne? Das ist eine Partei, die irgendwie kulturell versucht, irgendwie ein bisschen anders zu tun, sich als Alternative zu generieren zu den anderen Parteien, aber im Prinzip ja, was die Wirtschaftsordnung anbelangt, eine ganz klassisch kapitalistische Partei ist, die für die armen Leute im Land und für die große Mehrheit im Land das Leben schlechter macht, wie alle anderen Parteien auch, weil sie quasi dem Kapitalismus verpflichtet sind. Und das ist ja ein bisschen die Sache, warum auch das, glaube ich, heute noch relevant ist. Also, das mal drauf gucken. Bist du zufrieden mit der Antwort oder willst du noch? Ja, nee. Dann können wir auch zum Thema Basisüberbauverhältnis kommen. Ja. Anjuli sagt, der Staat in seiner Rolle als Gesamtorganisator, also als Gesamtorganisator der Sicherstellung der Akkumulation und der Reproduktion sowohl des Kapitals, aber auch irgendwie der Klassen insgesamt, also sowohl Kapitalistenklasse als aber auch der Arbeiterinnenklasse. Ja, also der muss sozusagen sicherstellen, dass sie auch die Klasse der Lohnabhängigen reproduktiert werden, dass er in diese eingreift und diese außerhalb der Tauschverhältnisse garantiert, weil die Tauschverhältnisse können sie nicht garantieren, die würden dazu tendieren, sie zu vernutzen, wenn man jetzt so einen Begriff von Marx zu verwenden, also sozusagen so physisch so aufzurauchen, bis sie gar nicht mehr in der Lage sind, sich zu reproduzieren, geschweige denn überhaupt noch arbeiten zu gehen. Das ist ja auch das, was wir heute gerade im so migrantisierten Bereich von Baustellen über LKW-Fahrern, über Schlachthöfe und so weiter und so fort auch erleben. Nach Anjuli ist der Staat damit kein reines Überbauphänomen mehr, sondern er greift so sehr in den Akkumulationsprozess ein, dass er schon als Teil auch der ökonomischen Basis zu verstehen ist. Wie leitet Anjuli das ab und welche Folgen hat das für eine materialistische Analyse des Staates? Genau. Ja, ich glaube die das ist jetzt gar nicht, das ist nicht Anjulis stärkster Punkt in dem Sinne, dass er der originellste Punkt ist, ne? Das gibt es bei anderen Leuten ja auch, die einfach sagen, das Kapital steht im Konkurrenzverhältnis zueinander. Jeder einzelne Kapitalist oder Kapitalistin oder Kapitalgesellschaft, was auch immer, muss halt seine eigenen Arbeiter so sehr triezen, wie er kann, weil er mehr aus ihnen rausholen muss wie der Konkurrent oder zumindest genauso viel. Und die gehen halt dabei drauf. Das ist eine ganz klassische Sache und deswegen kann das eigentlich nur der Staat regeln. Also quasi sowohl die Einzelarbeiter schützen, als auch zu gucken, wie neue Arbeiter und Arbeiterinnen herangebildet werden. Also die Bildungspolitik ist ja Hochschulpolitik und so weiter. Im Grunde genommen findet man es ja auch bei Marx, der ja auch nach Regulation gerufen hat und auch gesagt hat, okay, die wird jetzt sozusagen notwendig. Aber das also die erfolgt notwendig auch sozusagen aus diesem Widerspruch zwischen Einzelkapitalen und dem Gesamtkapital. Aber es ist ja trotzdem was oft unter den Tisch fällt. Also es gibt ja zwei grobe Ansätze der materialistischen Staatstheorie. Der eine ist, der Staat ist der Agent des Kapitals. Genau. Und der andere ist, okay, es gibt sowas wie relative Autonomie und so weiter und so fort. Und Agnoli wäre dann eher ein Vertreter der relativen Autonomie, aber zieht ja ganz spezifische Schlüsse daraus, die andere nicht ziehen. Dann gibt es ja noch Pulanz, dass er dann sagt, okay, man kann in die Kräfteverhältnisse eingreifen und so weiter und so fort. Man kann da irgendwie auch ein bisschen was bewegen und was verändern. Ich glaube, Agnoli würde da widersprechen. Deswegen dachte ich mir, wir führen über den Punkt nochmal rein. Genau, also das ist einfach dann die Frage, genau. Also der Agent des Kapitals, das ist ja klassisch Damokap, ne? Das jetzt für die zum Beispiel nicht lange erklären, auf Lenin Hilferding, also auf Lenin zurückgehend, der wiederum Hilferding heranzieht dafür und letztlich dann auch die Theorie von Anjolis zeitgenössischen sozial-realsozialistischen Staaten war, in der Sowjetunion und in der DDR halt vor allen Dingen auch. Und da ist die Idee ist ja folgende, wie hängen Staat und Kapital zusammen? Und da ist die Idee, das Kapital wird immer ein größerer Block, Industriekapital verschmilzt mit dem Finanzkapital, das sind immer größere Blöcke und die machen sich den Staatsapparat quasi ein bisschen untertan oder der verschmilzt eigentlich mit da rein. Das wird dann so ein riesiger Block. Das ist dann organisatorisch so eine riesige Sache, die quasi, weil sie so groß ist, schon so ein bisschen die Vergesellschaftung andeutet. Also im Sinne von, okay, die gehören eh alle zusammen, die Konkurrenzverhältnisse sind aufgehoben in dem Moment Richtung Monopole. Und da ist natürlich die politische Strategie dahinter, gut, dann müssen wir die Sache jetzt halt einfach erobern und dann sind wir quasi fast im Sozialismus. Und die andere Idee, das ist die sogenannte deutsche Staatsableitungsdebatte, heute vielleicht noch vertreten durch so Gegenstandpunkt oder marxistische Gruppe und das so, ne? Diese Leute, die so raushüpfen, aber eigentlich zurückgehen auf Paschukanis, das sind erstmal Leute, die sagen, okay, aus der materialistischen Basis, das sind dann eher so diese Überlegungen, die wir eben vorher gerade hatten, der Kapitalismus kann das irgendwie nicht alleine machen, der braucht bestimmte Dinge, da müssen bestimmte Dinge reguliert werden staatlich, damit das überhaupt funktioniert, allein schon Rechtsverhältnisse. Der doppelt freie Arbeiter muss überhaupt mal schon rechtlich da in der Lage sein, zum Beispiel, ne? Kann jetzt nicht feudalistisch jemand gehören oder whatever, ne? Also es gibt ganz Menge Dinge, die geregelt werden müssen, damit das überhaupt funktionieren kann. Und die versuchen das dann halt aus den Erfordernissen abzuleiten. Sagen, okay, das ist der Kapitalismus, damit das funktionieren kann, muss der Staat so und so sein. Ha, und schau an, der Staat ist so und so. Also irgendwie ist der Staat quasi dann so ein Überbau, so ein abgeleitetes Phänomen, weil das halt korreliert. Und was ich an Agnoli stark finde oder was ist halt, dass Agnoli erklärt, warum das so ist. Und zwar sagt Agnoli halt, na gut, der Staat, und jetzt wird's wichtig, und da unterscheidet sich dann auch von dem staatsmonopolistischen Ansatz, egal wer gerade im Staat die Macht hat, ne, das kann ja, nehmen wir mal an, die Linken haben gewonnen. Kann ja auch sein. Kommt ja auch gelegentlich vor. Kann man gelegentlich auch angucken. Linke gewinnen ja auch manchmal Wahlen und dann kann man gucken, was passiert danach. Meistens halt auch nichts Gutes. Warum? Und da sagt Agnoli, ja, das ist halt aus folgendem Grund. Die ökonomische Basis des Staates sind ja letztlich Steuern, zum Strich. Klar, der Staat kann auch Leute enteignen, aber das ist ja irgendwie endlich, ne? Also wenn er irgendwie das auf Dauer machen will, muss er irgendwie Steuern einnehmen. Und Steuern in jeder Form im Kapitalismus sind ja immer irgendeine Art, einen Teil vom Profit abzuschöpfen quasi. Und damit irgendwas zu tun. Und jetzt steht man halt vor der Frage, dass, um einen Teil vom Profit abzuschöpfen, muss es halt Profit geben. Ja? Und das heißt, egal wer es im Staat ist, da können dann auch alle mitreden, was gut ist für die deutsche Wirtschaft und so weiter. Machen ja normalerweise im Bundestag auch. Alle sind immer besorgt, was gut ist für die deutsche Wirtschaft. Auch die Linke, also ich glaube, niemand hat mehr, nicht im linken Zusammenhang, aber niemand sagt immer öfter deutsche Wirtschaft als Sarah Wagenknecht, wenn man sie hört. Aber auch andere, auch Linke müssen sich dann die Frage stellen, wie organisiere ich das kontinuierliche Funktionieren des Kapitalismus, damit ich quasi diesen Profit abschöpfen kann. Das heißt, der Staat ist eigentlich autonom. Das Kapital kann dem Staat nicht direkt befehlen, was er zu tun hat. Aber das Ziel im Staat, nämlich Wirtschaftswachstum, steht halt fest. Und das heißt, da können dann alle mitreden, wie man es erreicht. Aber dass es um Kapitalismus geht, steht fest. Und das ist, glaube ich, Agnolis Take in der Sache und das ist, was er da stark macht, finde ich, auch gegen die beiden anderen Ansätze, die ja beide nicht irreal sind. Das ist wichtig, ne? Also sowohl der staatsmonopolistische Kapitalismus, da kann man Dinge finden, wir haben gerade einen BlackRock-Kanzler, ne? Also man kann da kann man Indizien finden, dass das nicht irreal ist, ne? Und diese Überbausache auch, ne? Man kann sagen, das braucht der, also hier Staatsableitungsdebatte, das ist ja auch nicht irreal. Man kann sagen, das sind die Erfordernisse des Kapitalismus. Hm, zufällig gibt's die irgendwie gerade. Der Staat macht genau das, was da erforderlich ist. Hm. Und jetzt, gut, eine Sache kommt jetzt auch noch wichtig, ist jetzt wichtig auch und kann dann auch nochmal im Bilanzsystem, was halt erforderlich ist, damit diese die Profitorganisation funktioniert, steht ja nicht vorher fest. Ne? Also es ist ja klar, dass es da unterschiedliche Strategien gibt. Wie kriegt man eine Wirtschaft ans Laufen? Wie kriegt man welche Wirtschaft ans Laufen? Da gibt es unterschiedliche Fraktionen, da sind wir bei Polanzas und so weiter. Nur das Ziel, dass insgesamt die Wirtschaft laufen muss, das steht halt fest. Und das andere ist eben dann, dass sie laufen muss und wie sich das halt herausbildet. Im Staat ist eben dann dieses berühmte Gesamtinteresse, das da entsteht. Und das gibt es bei Gramsci auch schon, wo er dann sagt, okay, die bürgerliche Klasse findet sich im Staat. Also das sind ja, weil, naja, dass die Leute sind, die sich um den Kapitalismus sorgen. Das wird hier im Staat in dieser Debatte festgelegt. Das steht nicht vorher fest. Genau. Und Zug dessen, was du gerade erwähnt hast, also dass sozusagen auch jetzt eine theoretisch linker Wahlsieg, eine Einheitsfront, was weiß ich, wie in den 80er Jahren in Frankreich, ne, wo die Sozialdemokratische Partei unter Mitterrand zusammen mit der Kommunistischen Partei Frankreichs tatsächlich ein sehr, sehr ambitioniertes reformistisches Programm zum Aufbau des Sozialismus hatten, gescheitert sind. Und eben genau, weil sie die Verwertungsinteressen des Kapitals nicht ausreichend beachtet hatten und die Möglichkeit hatten, Kapitalflucht zu begehen und so weiter und so fort. Und das Kabinett Mitterrand II war plötzlich dann ein neoliberales Kabinett. Noli geht dementsprechend auch sehr, sehr kritisch mit Parteien und parlamentarischer Repräsentationspolitik mit um, sozusagen, spricht von der Verstaatlichung von Parteien, also sozusagen konstitutionell, indem man sich dem deutschen Parteiengesetz unterwirft, stimmt man ja eigentlich schon zu, dass man eben genau mitwirkt an dieser Frage von, wie organisieren wir die Kapitalverwertung richtig? Das steht jetzt da wörtlich nicht so drin, aber im Ergebnis ist es das. Die SPD hat das gemacht und die DKP hat das gemacht im Sinne von zu verhindern, dass sie nochmal verboten wird. Das kritisiert er sehr scharf. Und die Linke macht es gerade momentan auch. Und andere relevante Parteien gibt es, glaube ich, nicht. Also müssen wir nicht drüber reden. Und insofern, daran hat er eine Kritik. Vielleicht kannst du die nochmal kurz darlegen und dann kannst du vielleicht auch nochmal kurz sagen, was ist die Alternative dafür? Ja, also Anjuli guckt sich halt an, was mit den Parteien passiert. Also vor ihm, also er hat natürlich die SPD vor Augen, was mit der gerade in Godesberg und in der Verfolge passiert. Und er erlebt quasi ja nochmal so eine SPD 2.0 mit den Grünen. Also ganz viele seiner Genossen, Genossinnen gehen ja in die Grünen rein, gründen die mit. Anjuli versucht das lange zu verhindern. Also es gab schon direkt nach 68, Anfang der 70er, diverse Parteigründungsversuche aus den 68er Resten. So Anjuli und Peter Brückner, mit dem er zusammen da die Transfunktionelle Demokratie damals rausgebracht hat, hingehen und das aktiv verhindern tatsächlich, indem sie die Leute überzeugen, es nicht zu machen. Aber er sieht ja quasi, wie dann die Bewegungsenergie und wie diese ganzen linken Energien dann letztlich von diesem Zwang im Staat mitzuarbeiten quasi ja verloren gehen und umgedreht werden. Weil die Parteien auch, und das ist jetzt auch die Sache, halt keine Richtungsparteien sind, sondern halt, das sagt ja man, es sind keine Parteien, die sagen, wir sind jetzt hier Kommunistinnen, sondern sind alles so Volksparteien, alle wollen Volkspartei werden, damit man auch in die Macht kommt, auch die Grünen wollen dann Volkspartei werden, sind es auch geworden, auf eine Art, und verlieren dadurch quasi ihren Klassencharakter und können und machen keine Politik mehr, sondern machen dann halt diese normale Staatspolitik. Und dann stehen halt einfach diese ganzen Parteien nebeneinander und die eine Partei sagt, ich glaube, das ist das Beste für die Wirtschaft, und die andere sagt, ich glaube, der ökologische Umbau ist wichtig und die andere für die Wirtschaft und die anderen sagen, na, Verbrenner aus, lieber mal verschieben für die Wirtschaft. Die anderen sagen, nein, wir müssen schnell sein, um möglichst schnell den ökologischen Umbau hinzukriegen, damit wir modern sind. Ist auch gut für die Wirtschaft, ne? Also, das ist ja der Rahmen, in dem diskutiert wird. Sagt Anjuli, der geht natürlich immer ins motorische Potenzial verloren. Anjuli diskutiert diese Parteiensache, das ist heute ziemlich irrelevant, natürlich, aber auch noch härter, auch gegen zum Beispiel Trotzkisten oder MLer quasi. Er hat dieses Buch damals rausgegeben, Offener Marxismus. Das ist ein Gespräch mit Ernest Mandel, ein wichtiger belgischer Trotzkist oder zu der Zeit wahrscheinlich der wichtigste Trotzkist. Ja, der war damals ja auch der Führer der Vierten Internationalen, also der echten, nee, oder der Fünften? Ach, ich weiß es nicht mehr. Da kommt man aber auch durcheinander bei den Trotzkisten. Ich glaube, das war der Führer der damaligen Vierten Internationalen. Also sollte ja auch nach Berlin geholt werden, um eine FU-Professur zu bekommen, wurde dann verhindert natürlich. Also eine sehr, sehr wichtige und auch durchaus lesenswerter Theoretiker. Auf jeden Fall, das will ich nicht sagen, dass man das nicht lesen soll, aber mit dem diskutierte er auch quasi dann so die Parteiform und Mandela ist natürlich schon immer noch so ein klassischer, na, leninistischer Parteiorganisierung und Angioli ist da halt sehr skeptisch. Er sagt, na gut, die haben halt, ihr sagt immer, das ist ja offen die einzige Partei, die jemals die Revolution gemacht hat. Und Angioli sagt, nee, die haben halt, die sind an die Macht gekommen, aber die proletarische Revolution im Sinne der proletarischen Emanzipation haben sie halt nicht gemacht. Das ist halt seine harte Kritik, also auch an diesen Avantgarde-Parteien leninistischer Prägung. Er sagt, man muss sich angucken, was das damit zu tun hat, wie das organisiert ist, dass es halt nicht zu proletarischer Massenemanzipation geführt hat. Und Angioli sagt, dass, ja, also das ist der, ja, also Angioli sagt, das liegt da drin, also in der Art, wie diese Partei sich organisiert. Ist nochmal ein anderer Punkt, ich wollte es nur nochmal sagen, also er macht nicht nur eine Kritik an bürgerlichen Parteien, er macht auch diese Kritik quasi an der klassischen Idee der leninistischen Avantgarde-Partei, die gibt es auch. Und genau. Genau, also, und dagegen hält er so ein bisschen, oder sag ich mal, was ihn inspiriert, ist, er bricht seine Bezüge zu Italien ja nicht komplett ab, sondern es gibt in Italien ja auch spannende Entwicklungen. Einerseits die KPI, den sozusagen den Eurokommunismus Stück für Stück entwickelt und auch sozusagen ein Beleg für diese Integrationsthese der kommunistischen Parteien in den Staat ist. Andererseits aber auch den Operaismus und sehr, sehr starke gewerkschaftliche ja, Basisbewegung sozusagen, Lotta Continua und Co., die das radikalisieren wollen und den Kampf im Betrieb sozusagen radikalisieren und letztendlich den Avantgarde der Parteianspruch der kommunistischen Parteien ablehnen, weil die kommunistischen Parteien in der Praxis integrativ wirken. Also vorhin habe ich ja gesprochen von seiner Kritik an der DKP. Das ist ja, das habe ich aus einem Vortrag von vor italienischen Arbeitern, in dem sozusagen Agnoli die italienischen Arbeiter davor warnt, dass die italienische Kapitalistenklasse das deutsche Modell anstreben könnte und was es für Folgen hätte, sozusagen. Vielleicht können wir darüber nochmal kurz sprechen. Ja, also das tut er. Also das deutsche Modell ist halt, ja, das integrierte Modell quasi, dass man nicht mehr außer institutionell arbeitet. Und er hat natürlich Angst davor. Also er guckt sich Italien an, sagt, das ist erstmal fantastisch, was hier passiert, diesem Operaismus. Wobei Operaismus ist ja auch immer eher so ein bisschen im Nachhinein hineingedenkste Theoriesache. Erstmal, ne, die Leute, die es gemacht haben, das waren ja auch ganz viele Trotzkisten unter anderem, Leninisten auch, aber die halt nicht mehr mit der PCI an der Stelle oder sich nicht von der PCI bevormunden lassen haben an der Stelle. Auch die Basis der Kommunistischen Partei Italiens war da ganz aktiv, ne? Also das. Genau. Also das ist ja das Relevante. Die muss ich die italienische Situation natürlich auch angucken. Die PCI ist, die hat zu diesem Zeitpunkt ist dieser historische Kompromiss, das ist das Bekannte. Also da gab es halt Zeiten, wo die PCI eigentlich mit den Sozialdemokraten hätten eine Regierung stellen können. Die hätten Macht übernehmen können in Italien. Und die haben das nicht gemacht damals. Dann haben stattdessen irgendwie die Bürgerlichen geduldet quasi, weil die auch Angst hatten vor so einem Putsch, also vor so einem amerikanischen Putsch, chilenischen, also Chile war da gerade passiert. Und die waren sich nicht sicher, ob die in Italien das auch machen. Und wie man später weiß, gab es ja auch so Pläne auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall war die PCI da sehr feige, wollte da halt nicht rein in diesen Prozess. Und das ist ja quasi, deswegen ist die PCI ja so auf eine Art, also die Führung der PCI so wertlos in dieser Zeit quasi auf eine Art, ne? Und genau, und Angioli findet das natürlich fantastisch, was da passiert. Also wenn wie diese riesigen Fiat-Fabriken halt lahmgelegt werden, das ist natürlich eine wahnsinnige Machtdemonstration von ArbeiterInnenmacht, Arbeitermacht. Was dann halt kommt, ist halt brutal, ne? Weil das ist, also ich finde, das ist, für mich ist das so ein wahnsinnig wichtiger Turning Point, der da passiert, weil an der Stelle stimmt eigentlich sogar die ganze Marx'sche Vorhersage. Bis dahin stimmt das alles. Die werden immer größer, es wird immer mehr konzentriert, die Arbeiter werden immer größere zu größeren Links und dann, wenn sie dann da die Macht übernehmen, können sie das Ganze lahmlegen und letztlich auch übernehmen. Fast sogar schon Stamokap, ne? Wenn man diese riesigen Fabriken übernimmt, kann man fast schon Kombinate aufbauen, theoretisch, ne? So von der Idee her. Und dann kriegt das Kapital aber halt eine schlaue Antwort. Das ist halt dieser Neoliberalismus. Die zerschlagen diese ganzen großen Fabriken auf eine Art und spielen sie gegeneinander aus, ne? Also hier bauen dann Fabriken in Süditalien und spielen die aus gegen die Norditalien. Und dann heute weiß man, wo sie überall noch Fabriken bauen und die sie dann gegeneinander ausspielen und so. Und diese neoliberale Antwort, die ja dann kommt, die finde ich, das ist ja immer das Brutale, dass man darauf ja noch keine Antwort hat, wo es eigentlich eine, ja, weltweite sozialistische Bewegung, Organisation bräuchte, die es aber nicht gibt. Aber für diese Zeit, also wo Angioli gerade steht, ist das einfach ein, ja, kann man sagen, die Arbeiter sind da einfach sehr stark und das Einzelkapital, die einzelnen riesigen kapitalistischen Firmen sind besiegt auf eine Art, schreibt Anjuli dann. Aber der Staat hat noch nicht, ne? Das ist dann, der kommt dann und gibt's auch die riesen Repressionswellen dann in Italien. Da haben sehr viele wichtige Leute eingeknastet werden, großteils für Unsinn mit wahnsinnig hohen Haftstrafen belegt werden und das alles so ein bisschen zerschlagen wird. Ja, ist vielleicht eine Schwäche von Agnoli, die man benennen könnte, ist, dass er schon sehr, sehr stark auf der Ebene der Politik denkt und so ein bisschen auch vergisst oder vielleicht auch noch nicht sehen konnte damals die Entwicklungen und Tendenzen, die es eben auf der Basisseite gibt, ne? Also sozusagen, wie restrukturiert sich auch das Kapital? Und du hast es jetzt gesagt, damals eben, was weiß ich, man baut seine Fabrik von Norditalien, klassischer Industrieschwerpunkt in Italien, nach Süditalien, spielt eben Nord gegen Süd auseinander. Und heute haben wir dann eben vor allen Dingen Osteuropa, wenn die Leute hier nicht mehr für Mindestlohn Schweine schneiden wollen, dann nimmt man eben die aus Rumänien. Und wenn die Rumänen sozusagen aufgrund der EU dann doch zu viele Rechte haben, dann geht man eben bis nach Kasachstan und holt sich eben die Leute, die man da überaus beuten kann. Beziehungsweise ist die industrielle Basis ja ziemlich weggebrochen. Also ich meine, klar, in Deutschland haben wir noch die Automobilindustrie, die ist aber am Ende, das wissen wir jetzt langsam, ne? Also auch das Verzögern des Verbrenner aus wird nicht verhindern, dass die E-Mobilität kommt, und die E-Mobilität braucht eben nur noch ein Drittel der Arbeiter, weil es eben deutlich weniger komplex ist, so ein E-Auto zusammenzuschrauben als eben einen Diesel. Und dementsprechend ist eigentlich die Macht des Proletariats in Industriebetrieben gebrochen. Und dann reicht auch sozusagen so eine einfache Ableitung von Macht aus der Basis in den Überbau auch nicht mehr aus, ne? Also da muss man eben andere Formen der Bewegung finden. Ich sage nicht, dass es sozusagen nicht auch gewerkschaftliche Kämpfe sein sollen, aber da muss man eben in den Dienstleistungsbereich immer mehr gehen und in den prekären Bereich und diese ganzen Verwertungs- und Outsourcing-Ketten in den Blick nehmen und so als Bewegung. Und also ich sage jetzt nicht, dass sozusagen irgendwie Klimaschutzbewegung und so weiter und so fort ausreicht. Also das, die kulturellen Bewegungen sind es auf jeden Fall nicht, aber die klassische, wir organisieren den einen Betrieb, das kann es nicht mehr sein. Und Agnoli konnte das alles noch nicht sehen oder hat es nicht gesehen. Und deswegen ist eigentlich auch sein, da, ich sehe schon, du wirst mir widersprechen. Nee. Aber genau, aber ja, also genau, also das hat er nicht, das sind ganz klassische Schwächen. Also das hat er nicht vorangesehen. Die Sache ist, dass einige Einschätzungen von ihm damals dann deswegen falsch sind. Er schreibt irgendwo im Staat des Kapitals vom endgültigen Sieg des Industriekapitals über das Finanzkapital oder so, ne? Da lacht heute jeder drüber oder so, weil das eben genau die Idee ist. Jetzt sind diese riesigen Fabriken da und die können wir jetzt, ne, das Industriekapital, das da festgelegt ist, und die können wir jetzt halt beherrschen. Diese ganze Kapitalmobilität und so und auch diese ganzen brutalen Standortkämpfe, das hat er nicht gesehen. Da muss man dann andere Leute lesen, da muss man dann später Joachim Hirsch lesen, der aber auch viel mit Anjuli gemacht hat oder so, also inhaltlich, und dann da quasi weiterarbeitet und so. Also aber da ist Anjuli nicht fertig quasi, ne? Also war da nicht prophetisch unterwegs. Da hat er, für ihn war das auch gerade, ne? Weil der, das stimmt ja, da ist wahnsinnig viel Kapital auf einem Ort konzentriert gewesen und das konnte man da auch. Und das konnte man sich gar nicht vorstellen, dass die einfach umziehen damit. Mit so einer Fabrik, weißt du, das ist ein ganzes Stadtviertel, diese Fabriken, dass die jetzt plötzlich in Mexiko wohnen sollen, ne? Das war unvorstellbar für ihn. Ist aber heutzutage so. Und klar, und dann, das sind aber jetzt, würde ich sagen, Herausforderungen, die für jetzt, ne, für uns aktuelle Linke da sind. Das hat er nicht gesehen. Ich würde vor allen Dingen aber auch sagen, dass das seine grundsätzlichen Dinge nicht in Frage stellt. Ich meine, man muss es modifizieren. Für Anjuli wird es halt zum Beispiel immer knapp. Dann, wenn die Profitrate dann gegen Null geht, dann macht das Kapital irgendwann nicht mehr mit. Ne, so schreibt er dann. Und wir wissen halt, das Kapital macht nicht mehr mit, sobald die Profitrate nur ein bisschen schlechter ist. Also, ne, die kann immer noch hoch sein, aber wenn sie ein bisschen schlechter ist als im Land nebenan, geht das Kapital trotzdem ins Land nebenan. Also, wenn es die Umzugskosten sich lohnen. Ne? Also, das weiß man inzwischen. Und das sind Modifikationen, die man in der Idee vornehmen muss. Aber diese ganz grundsätzliche parlamentarische Herausforderung, dass alle Leute in der Regierung, egal was sie wollen, wenn sie irgendwas machen wollen, wenn sie irgendwie Steuern haben wollen, die quasi eine Profitabspaltung immer sind, vor der die stehen, die ist da geblieben. Also das ist immer noch, finde ich, der starke Punkt von Anjuli, das hat sich nicht geändert. Du schreibst dementsprechend, und das ist jetzt sozusagen die Abschlussfrage auch, als letzten Satz in deinem Einführungstext zu Agnoli: eine politische Machtübernahme bei gleichzeitigem Weiterbestehen der kapitalistischen Wirtschaftsordnung stellt keine wirkliche Alternative dar. Und jetzt natürlich die Frage, was ist denn dann eine wirkliche Alternative? Ja gut, das ist natürlich in der Kommunistenkneipe einfach zu beantworten. Da geht es dann natürlich um Kommunismus. Das ist für Anjuli auch klar. Oder halt Vergesellschaftung, ne? Also, und für, also für Anjuli jetzt bedeutet es immer demokratische Vergesellschaftung. Also, ne, es geht jetzt nicht darum, dass der irgendein bürokratischer Staat irgendwie das vergesellschaftet, sondern es muss schon irgendwie Vergesellschaftung sein. Und das bin jetzt ich. Das würde ich jetzt hinzufügen. Das kann durchaus, aber, also, man muss springen. Also, man kann einfach nicht, wenn man in die Macht kommt, einfach weiter mit Kapitalismus tun. Aber man kann schon schauen, dass man Dinge sukzessive macht, wird man machen müssen, weil alles andere wird wahrscheinlich schiefgehen. Wissen wir nicht so genau, so richtig gut wurde Kommunismus jetzt noch nie umgesetzt, das wissen wir auch. Aber dieses Problem, wenn gerade Linke an der Macht stehen, das man hat, dass man zum Beispiel, dass man ja für die Bevölkerung sorgen muss, gucken, dass das irgendwie klar geht. Und gleichzeitig dann eben wegzukommen davon, dass man auf diese Profitabspaltung, möglichst groß abhängt. Das kann man natürlich tun, indem man vorher schon Dinge vergesellschaftet. Ne? Also ich meine, wenn die Wohnungsfrage vergesellschaftet ist, wenn die Energiefrage vergesellschaftet ist, ne? Also quasi die Leute können sich nicht mehr Sorge um Energie, Wasser, Wohnung und so weiter machen müssen, dann hat man natürlich schon enorm weniger Druck auf dem Kessel. Ne? Also ich muss dann gar nicht so viel Geld aus diesen Profiten haben, um andere Dinge quer zu finanzieren, die ich quasi privatwirtschaftlich mit Geld organisieren muss. Und wenn einfach ein Großteil vom Leben halt schon vergesellschaftet ist und gesellschaftlich organisiert ist, dann kann es natürlich, also fällt es leichter, ganz offensichtlich, ne? Also als wenn man so einen Kaltstart macht und ja, alles versucht zu vergesellschaften und gleichzeitig private Dinge noch bezahlen muss. Ja. Das ist ja so ein bisschen der Ansatz des Infrastruktursozialismus, dass man die wirklich unmittelbaren Reproduktionsbedingungen gesellschaftlich organisiert und nicht dem Markt überlässt. Aber jetzt stellen sich ja noch ganz andere Fragen, ne? Also zum Beispiel so ein Smartphone, was sozusagen für uns ein alltäglicher Begleiter ist. Die Chips, die da drin sind, die werden von Unternehmen in über 100, also sozusagen um so einen Chip zu produzieren, braucht man Unternehmen aus 100 Ländern und Ressourcen aus ein paar weniger Ländern, aber auch aus einigen, und die liegen jetzt nicht um die Ecke. So, wie organisiert man das dann praktisch? Also das stellt auch so ein bisschen diese Frage, die ja auch schon vor 100 Jahren diskutiert worden ist, nämlich die Frage nach Sozialismus in einem Land, ob das möglich ist oder nicht. Also da sind wir natürlich jetzt im Zeitalter der Globalisierung ganz anderen Herausforderungen unterworfen. Das ist wohl so. Da werden wir über Anjuli nichts finden. Kann ich nicht mit Anjuli beantworten. Ja, ich denke, da muss auch tatsächlich noch was zu geschrieben werden, weil... Sicherlich, das sind unsere Fragen, das sind unsere Herausforderungen, natürlich. Ja. Insofern, Michael, vielen Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal in der Kommunistenkneipe. Ja, ich danke dir. Ciao. Tschüss. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube oder auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.